Ubu Roi, König Ubu von Alfred Jarry, in der Wiener Fassung von H.C. Altmann. Funkbearbeitung und Regie Heinz Hosnick. Sagt man, wer nicht hören tut, muss fühlen. Zahlen hätte da was sollen, gell, lieber Freund? Was glaubt, dass ich da was schuldig bin, nicht wahr? Oh nein. So blöd bin ich nicht, wie ich ausschau. Du hast dich gegen mich verschworen. Und? Was hast du davon? 3 Stück unter der Erde sitzt jetzt ohne Wasser und Brot. Große Kapuze Rechtsgeschichte. Aber eigentlich müsste das Ganze so richtig gefallen. Ist ja genau nach deinem Geschmack, dieser kleine Scherz. Nimm dich nur in Acht, Vater Öbel. Du bist noch keine 5 Tage im Amt und Würden und hast in der Zeit schon mehr Leid am Gewissen wie der Nero in einem halben Jahr. Das Blut des Königs und seiner Adeligen schreit nach Rache! Glaub mir's, und das Geschrei wird gekehrt werden! Es geht schon sein, Jochel. Aber da müsstest du erst aus deinem schwarzen Loch da raus. Aber aus der Festung Thorn ist noch keiner rausgekommen, der was am Ende gekommen ist. Gute Nacht! Schreis ins Eck, das grucht! Ich hoffe, dann schlafst du ein bisschen besser. Und die Rotzner mit dem Mais in Wechselwalzer tanzen. Ist er also, der abscheulige Abenteurer, der am Tode meines Vetters Wenceslaus mitgearbeitet hat. Mit Verlaub und Respekt, kaiserliche Majestät, ich bin da ganz und gar gegen meinen gesunden Menschenverstand von dem lausigen Vater Ubu in die Sachen hineingezogen worden. Du liegst, Schurke. Aber gut, wer tut das nicht. Was ist also dein Anliegen? Einsperren lassen hat er mich, ohne Wasser und Brot, der Vater Ubu. Zum Tod hat er mich verurteilt, der brutale Unmensch. Und zwar unter dem Vorwand, ich hätte gegen ihn konspiriert, was ja auch wahr war. Weil ich war schon immer gegen ihn. Aber ich bin ihm Gott sei Dank ausgekommen. 5 Tage und 6 Nächte bin ich auf einem Ross durch die weiten Steppen nach Moskau, um bei Ihnen, Heilige Majestät, um Gnade und Barmherzigkeit zu bitten. Und was, schlimmer Untertan, bringst du mir als Pfand deiner Treue? Meinen abenteuerlichen Musketierdegen und einen genauen Stadtplan von Thorn. Caruso, den Degen nehme ich an. Aber beim heiligen Georg von Omsk, Tomsk und Semipaladinsk, mit dem Stadtplan kannst du dir den Arsch auswischen. Ich will meinen glorreichen Sieg nicht einem unwürdigen Verrat zu danken haben. Der jüngste Sohn vom König Wenceslaus lebt noch. Ich werde alles dran setzen, dass er wieder seinen rechtmäßigen Thron kriegt. Welchen Dienstgrad hast du in der polnischen Armee gehabt, du Laus? Ich war als Hauptmann bei den 5 Dragoner von Wilno und bei den Freiwilligen von Vater Ubu. Leider. Ich ernenne dich ab heute zum Leutnant von den 10er-Kosaken, aber wehe dir, wenn du zum Verräter wirst. Bist du aber tapfer und treu, dann soll es dein Schaden nicht sein. Majestät, meine Courage hat Weltruf. Caruso, abtreten. Meine Herren Finanzräte, ich erkläre die Sitzung für eröffnet. Sperrt jetzt gefälligst die Uhren auf und holt die Goschen. Zuerst spuckt man das Finanzielle und nachher beschäftigt man sich mit einem kleinen Systemerl, das was ich mir ausdenkt habe, um ein gutes Wetter zu machen und den Regen in Grenzen zu halten. Bravo, Herr Doktor, bravo! Trautl. Ja, du blöder Sonstrimmel, Herr. Pass auf, dass du keine anhoselst. Verbiet mir ein für alle Mal deine Stupiditäten. Also, meine Herren, ich kann Ihnen zu meiner besonderen Freude mitteilen, dass unsere Finanzen gar nicht so schlecht stehen. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl kleiner Zwergrattler mit Wollsegeln an die Hakseln rennt tagtäglich in aller Herrgottsfrühe durch die Gassen. Die dreckigen Straßenbastardeln vollbringen wahre Wunder. Wo man hinschaut, nix wie verbrennte Häuser und krantige Leute, die was sich unter der Finanzlast bucken. Die neuen Steuern, Herr Doktor, machen Sie sich bewährt? Leider überhaupt nicht. Die Heiratssteuer hat bis jetzt geschissene 11 Groschen eintragen. Obwohl der Vater Übü die jungen Paaren bis in die Bettstadt verfolgt, um's zum Zusammenheiraten zu zwingen. Kruzi Kapuzi mit Blut so grad noch einmal, Frau Finanzminister. Hab ich nicht Uhren zum Reden und du ein Goschen zum Hören? Entschuldige schon. Na was? Vielleicht ein Wunder, wenn man sich bei der Dreckschleudern von Göttergarten in einer Tour verhaspelt? Was will denn der Donko sagt da? Reisohren verschwind! Du verwortagelt der Botenzwerg und da ich schneide die vier so und hau das am Bauch. Okay, jetzt hast du ihn geschreckt, den Ohrmann. Aber da liegt ein versiegeltes Brieflein. Na, da schau. Also, ich meine, entweder mir rinnt langsam das Hirn aus oder ich kann nicht lesen. Lies vor. Du mit der Schutter, Urschl. Der Brief kommt ja ganz bestimmt vom Jochel. Genau. Er schreibt uns, dass ihm der Kaiser von Russland allergnädigst in die Arme geschlossen hat. Und dass er in Kürze? Und dass er in Kürze in Polen einzufallen gedenket. Denk gefrasst ist, lass den Miesburm, will er wieder auf den Thron bringen. Und die will er bei den Zechen aufhängen lassen. Hui, Egel. Scheiß mir auch, wie wird auf einmal ganz anders. Ich fürchte mich so, ich will noch nicht sterben, ich bin noch so jung. Was soll jetzt aus mir werden in der Blüte meiner Haare? Der bessere Kerl bringt sie wirklich fertig und schickt mich zum Scharfrichter. Oh Gott, was soll jetzt aus mir werden? Jedes Mal, wenn es brenzlig wird, schmeißt er sie am Boden und strampelt mit den Füßen. Es gibt nur eine letzte Rettung, Vati. Ja, aber was für eine? Der Krieg ist der Chef aller Dinge. Ja, der Krieg ist da. Es lebe der Heilige Geist. Es lebe der edle Krieg. Oh, und ich muss am Schluss wieder die Watschen einstecken. Oh, jetzt, Kinder des Vaterlandes, wir müssen eine Armee aufstellen. Und Konserven sammeln. Und die Kanonen putzen und die Festung tarnen. Und Moneten für unsere braven Burschen. Ja, ich bringe euch um, erst. Seid ihr narrisch? Geld für einen Krieg ausgeben? Das wäre noch schöner. Umsonst ist der Tod. Und der kostet Leben. Ein Krieg auf meine Kosten? Jetzt ersatz ich nicht Stefan. Bei meiner Großgrünen Kerzen, das geht ohne mich. Mamschi, bitte gib mir jetzt schnell meinen undurchdringlichen Krokodilpanzer und das hört seine Dirigentenstabel. Oje, mir wird so schwach und schwarz im Magen. Ich fürchte, ich kann nicht einmal mehr davor rennen, wenn sie hinter mir her sind. Also geh erst schon, du feiger Hund. Da schau her, das Stressschwert fällt mir schon aus die Hände. Der Finanzhaken halt auch nichts mehr. Die Russen. Ich kann schon auf 7 Kilometer riechen. Die werden mich durch die Faschiermaschine tragen. Hey, Bü, die Oberschlappschneidschere ist soeben runtergefallen. Ja, ich hab's gerade gehört. Mit meinem Nasenstilett. Wer soll ich umbringen? Mit meinem silbernen Strasshaken. Wie Fischer da steht mit seinen steifen Höben und dem bootswachen Panzer. Wie ein Blutsabieren in Waffen. So, meine Herren, jetzt heu ich mich auf mein Schlachtruss. Krieg, Krieg ist Krieg. Und ich massakriere alles, was mündig wegkommt. Gnade Gott, wenn einer jetzt nicht hinter mir vorwärts marschiert. Ich stecke mit meinem Skeletttaschel, ich zerquetsche gern die Eier, ich brich ihm an, stupze ihn um einander aus, ich ziehe ihm die Zunge durch den Mostamus. Na dann, glück auf, Herr Ibü. Ha, jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich dir sag, dass du für mich die Regierung übernimmst. Gell? Aber das Finanzbuch nehme ich vorsichtshalber mit. Der Bich. Was man was fladern hast wollen. Den Gierigel lasst da als Leib und Tugendwächter zurück. Und macht mir kein Blödsinn. Verstanden? Für dich, Vater Ibü. Und bau mir den Herrn Zahn anständig auf. Ach sowieso. Nasen und Zahnen brechen. Zingerl ausreißen und giftige Hitzel durch die Urwaffen. Endlich ist Ozisch, der blade Hund. Aber jetzt nix mehr ins Geschäftsleben. Unter der Devise, Time is Money. Wo kann denn der depperte Schatz in der Krypta nur stecken? Ja, wo ich hinklopfe, nirgends klingt's hohl. Sollte ich mir am Ende verzählt haben? Hein? 13 Platten an der Mauer noch ein Grab vom seligen Ladislaus, dem Glorreichen. Ja, hoffentlich haben sie mir da keine Linke angegeben. Alles hohl. Den Stein, den heben wir aus. Servus, sitzt der fest. Ja, wozu habe ich mein kleines Finanzackerl? So. Jesus, ja, da liegt ja lauter pures Gold zwischen die alten Gebeine. Schnell, alles in mein Sackerl. Was ist denn das für ein Geräusch? Wenn ich mir vorstelle, dass da in dem alten Gewölb noch wer leben sollte. Ah, nein, es war nichts. Eine bloße Einbildung. So, und jetzt nichts mehr aussehen. Das Gold wird richtig aufatmen, wenn es aus der grauslichen Totengruft ans Tageslicht kommt. So. Und den Zirkel da, den schieben wir wieder an sein gewohntes Platz. Ich bin jetzt mal wieder das Geräusch da. Mir wird ganz anders dabei. Ich glaube, das übrige Gold, das hol ich mir später. Ich fürchte mich. Besser, ich komm morgen. Nimmer mehr, Mutter Ibi. Nein, Joseph. Awa, meine Freunde! Vivat König Wenceslaus! Vivat Polen! Vivat Polen! Vater Ibü, der scheußliche Kretin, ist auf der Flucht. Es bleibt nur noch die alte Knusperhexe, Mutter Ibü, und ihr Kumpan. Ich werde euch voranschreiten und das edle Geschlecht meiner Ahnen wieder auf den Thron bringen. Ich werde alle Steuern aufheben, die dieser Lumpenhund euch auferlegt hat. Sieh da, Mutter Ubu tritt mit ihren Kreaturen auf die Freitreppe des Schlosses. Liebe Leid, ja, was wollt's denn schon wieder? Ist es, der gefrasste Schloss. Die Riegel, hilf mir! Die haben ja alle Fenster zusammen. Wo sind meine Angläser? Da bin ich ja schon, ich bin in Ruhe. Kruzifix, ich bin. Mehr Steiner! Oh, Freunde! Weniger Paradeiser! Das werden wir ja sehen. Werzeug, es gebe ich an. Ha! Gieriger Schurke! Du hast wohl nicht mit mir und meiner Klinge gerechnet. Verteidige dein feiles wie nutzloses Leben. Scheiße, mich hat's erwischt. Gierige, mein Beschützer. Ah, da kommen meine übrig gebliebenen Adligen. Los! Ergreift diese ungustiöse Megere und werft sie den Löwen vor! Wer da würgen zwischen den alten Verlauten Übü? Scheiße! Brunze Gacke! Wir werden alle in den Schlammtag krepieren. Wir essen vor lauter Hunger und duschen auch frühzeitig Spangel. Geht's? Geht's hier? Herr Soldat? Sind so gut und tragen Sie mir meinen Finanzschacko. Und Sie? Ja, Sie? Heiliger Herr Husar. Schultern Sie bitte Gursche, die Schreitscherto und das physikalische Spazierstöckerl. Um meine Erlacht zu entlasten. Ich bin nämlich mir zum Umfallen. Ist das nicht interessant, Herr Chef? Karus weit und breit. Weiß es nicht. Sorgen hat er, der Becherl. So blöd, dass unsere Finanzen nicht gestalten, dass ich in einen schön polsterten Wagel fahren kann. Vor lauter Angst, dass unsere Ausrüstung was passieren könnte, sind wir den ganzen braten Weg bis daher in die Ukraine zu Fuß marschiert. Zu Fuß? Die Rösser haben wir geschont, aber uns hängt jetzt dafür die Zunge bis zum Nove. Aber Ansage! Wenn wir wieder daheim sind in Polen, dann werden wir unsere physikalischen Kenntnisse spülen lassen und einen windbetriebenen Leiterwagen ersehnen, mit dem, was man die gesamte Wehrmacht befördern kann. Master, dort kommt der Nikolaus Renski angeschodert. Was ist mit dem Buben los? Alles in Arsch, Herr Majestät. Ganz Polen ist in Aufstand. Der Gieriegel ist hin und die gnädige Frau Mutter Ebü hat sich die halbe Tata angeschaut. Hörst du Abbrunz der Trauerflur, du Gamaschnur, bist du narrisch? Wo hast denn die Scheißhausparolen aufgeschnuppt? Das war ja noch schöner. Man kann nur der Gefraß des Lass dahinter stecken, der Otradebücher. Von wo kommst du denn eigentlich her, Bursche? Was war schon der Wechsel, Herr Chef? Burle, wenn ich da das jetzt wirklich glaubst, hätte mir seit dir stand der Peter Klot umdran. Und das mit der gesamten Armee. Nein. Jetzt muss man dort erzählen, das erzähl ich mir der Frau Plaschke. So, da. Und jetzt hopp, zu unseren Vorposten. Die Russen sind immer weit und bald wird's schäbern. Erst! Was bleibst denn stehen? Vater Ibü, mein Blick bereits die Heerscharen des Moskowiters in jener flachen Ebene! Scheiß mich an, die Russen jetzt haben wir geliefert. Wenn ich wenigstens davor in der Kente bei mir sitzen darf, den Bergel herum, auf den sie uns von alle Seiten angreifen. Die Russen, wir sagen uns die jetzt! Keine unnötige Panik, meine Herren. Wir werden sich jetzt da in aller Ruhe für die Schlacht vorbereiten. Wir bleiben da auf unserem Feldherrnhügel, wenn wir nicht so blöd sind, zu ihnen herunterzugehen. Hört jetzt gut zu, ja? Ich stehe mich da in der Mitte wie eine Säule des Widerstandes auf und ich stehe euch rund um mich. Dann, unter der Devise, Jeder Schuss ein Ruß, nix wie eine Pfeffer, die Anstürmenden. Zühn braucht's eh nicht, weil die kommen ja sowieso in einen dichten Rudel angerückt. Am Berg unten stellen wir die Infanterie auf, damit sie den Russen gleich Sores geben können, versteht's? So ein bisschen umbringen. Dann werden wir ja noch unsere Artillerie aufhitzen und wenn's dann einmal so recht durcheinander sind, dann schicken wir unsere Husaren und Ulaner drüber. Und seht ihr, steigt dann da ins Turmzimmerl von der Windmühle und schießt mit meinem Finanzrevolver durchs Fenster. Die Tiere verbarrikadieren mit meinem physikalischen Spazierstöckel. Und wenn sich einer runterstehen soll bei mir herzbrechen, dann, mein Lieber, dann kommt der Schreis-Flash-Hooker-Hooken. Befehle werden ausgeführt, Majestät! Ja, schon gut. Der Sieg ist bereits unser. Wie spät ist? Wie ist die Uhr stehen geblieben? 11 Uhr morgens! Dann wollen wir uns also ein gutes Schweinsbratel zu Magen führen, denn mein Flamau ist bereits gewaltig. Bester Herr General, lassen Sie den Soldaten ausrichten, sie sollen, bevor die Russen angreifen, noch schnell alle aufs Häusl gehen und die vaterländische Finanzhymne ausstimmen. Vivat Vater im Mühl, unser fächer Finanzier! Mein Gott, die lieben Lädeln, so recht ans Herz sind sie mir gewachsen. Hilfe! Au! Au! Ich bin getroffen! Ich verblut! Mir ist ganz warm über dem Arm! Oh Gott! Gott sei Dank! Ich hab mich noch angeschissen! Majestät, die Russen schreiten zum Angriff über! Ja, und ist es meine Schuld, wenn er das auch geschafft? Na schön. Wenn es einmal schon so ist, dann auf in den Kampf! Meine Herren von der Finanz! Schon wieder eine Kugel? Ja, jetzt braucht man einen Frontberichter, damit die Welt übers Radio hört, wie wir den Krieg gewinnen. Da bin ich schon, Vater Übel. Ja, da schon her, der Herr Regisseur persönlich. Na, da kann ja nichts schief geäußern. Lass laufen, der Bandel, und zeig hier, was kannst. Wir, Herr General, wir verzupfen uns lieber, sonst werden wir beschädigt. Hier meldet sich die Ostfront direkt. Es raucht, Leitl, es raucht. Es ist losgegangen. Vater Übü und seine Generäle stürmen dem Feind entgegen. Da kommt schon der erste Russ. Für Gott und den Zaren! Schreit er, aber da steht Vater Übü. Du Schabädel, du! Dir wäre es sagen, der Buschka geht ja sowieso nicht los. Der Russ zieht einen Revolver. Aber das da! Er schießt auf Vater Übü. Stirb, du Hund! Oh! Ich hab ein Loch im Bauch. Wir hängen die Darmasse. Es war meine letzte Ölung. Ich bin schon unter der Erde. Aber trotzdem, den Hund zerrissen. Meine Hörerinnen und Hörer in der fernen Heimat, Sie werden es nicht glauben, doch unser Vater Übü zerriss den russischen Soldaten keine 2 Schritte neben mir in 10.000 Stücke. Und jetzt probier noch einmal auf mich auszudrücken. Achtung, Achtung, ein berittener Kosak prescht vor. Hey, einen losen Platz für den Zaren. Der Zar. Es ist der Zar. Und neben ihm, Jaucherl, jawohl, Jaucherl. Ich kenne ihn, da hilft keine Verkleidung. Schon veranstaltet er unter den Polen um Vater Übü ein schreckliches Massaker. So, jetzt wird abgerechnet. Jawohl! Ohne Gnad und Barmherzigkeit. Mitten im Gemetzel sehe ich wieder Vater Übü. Avanti! Hurra! Courage! Verdutzt die russischen Biss am Rotzen. Hat's den Herrn Zahn in die Fleischmaschine. Die Wurst! Mit dem Moskau! Es läuft der rote Adler! Jetzt marsch, jetzt vor! Jetzt marsch, jetzt wenn ich das sehe und höre, läuft mir kalt den Rücken hinunter. Der Jauchel trifft auf Vater Übü. Das ist ja der Jochel, mein Alt- und Bluthaber. Schön, dass man die wieder einmal sieht. Auf einen kleinen Feuer wäre die Broten los. Doch Jauchel, der Schuft, schießt mit seinem Pulverblei geladenen Terzerol. Die werde ich in meine Bereitschaftsdosche stecken. Vater Übü wirft sich, obwohl schwer getroffen, auf ihn und zerreißt ihn in 100.000 Stücke. Der General lässt sich sehen. Vertriebel, wir stoßen auf allen Fronten vor! Bravo, General! Aber ich kann nicht mehr krönen. Ich bin von feindlichen Fersen durchlegt. Ich muss mich niedersetzen. Wo ist meine Flasche mit den Docker her? Bevor ich noch verduscht. Hol sie dir doch vom Zahn, Vaterbü! Jawohl, das wäre ja. Und zwar auf der Schöhe, los. Tu deine Pflicht, du Schresshabe. Finanzhacker, lass dich nicht lumpen. Das physikalische Spazierstecker soll ordentlich mit euch wetteifern. Es wird sich mit den kleinen Hützeln die Ehre teilen, den moskowitischen Hundskäser zu massakrieren, zu erspäsieren und auszuzuzeln. Vorwärts, Monsieur Finanzschüme! Vater Öbü stürzt sich auf den Zaren, doch der wird von einem russischen Offizier gewarnt. In Deckung, mein Zar! Na, sowas, was wüssten du? Oh! Ja, ich muss schon bitten. Lass uns mich völlig in Ruhe. Oder glaubst du, ich hab das absichtlich da? Dies, meine Hörerinnen und Hörer, könnte die Wende sein in diesem Krieg. Dein Vater Öbü flieht! Verfolgt vom Zaren. Jesus, Mann, Josef, der Narische verfolgt mich. Ich bin doch gar nichts da. Jetzt muss er mit mir über den Kram da. Er hinter mir hat der Graben vor mir die Augen zugemacht und... Strunga! Er springt über den Graben, der Zar hinter ihm. Hoppala. Grum. Fällt hinein. Grum. Jetzt bin ich reingefallen. Hurra! Das heißt, er ist gefallen. Komm umschauen. Er ist drin und ich bin drost. Recht Geschichte. Vorwärts, meine Herren Polacken. Der Herr Zar hat einen braven Bugel. Trescht sie am Grün und Blau. Ich trau mich gar nicht hinschauen. Aber trotzdem, unsere Wetterprognose ist vollständig eintroffen. Das physikalische Spazierstöckerl hat wahre Wunder bewirkt. Das ist ganz außer Zweifel, dass er im Mausdreckerl tot gemacht hat. Das ist ja alles sehr schön, aber... Warum hört man eigentlich keiner zu? Ach so, es geht wieder los. Hier meldet sich wieder, und ich fürchte zum letzten Mal, der Reporter. Denn die russischen Dragoner stoßen vor und befreien den Zaren. Herr General, was sagen Sie zu der entstandenen Situation? Sapperlot, ich glaube, jetzt geht's schief. Was hier da schief geht's? Na dann nix mehr auf und davor. Was erwartet, meine Herren Polen, oder besser Zarucki? Roskippe, rette sich lecker. Nehm's dir fürs über die Achseln, aber trennt's da so. Wie soll ich mich denn durcheinander retten? Das polnische Heer überrannt. Der Zar und die russische Armee verfolgen die fliehenden Polen. Ende der Sondermeldung. So schnell. An so einem Tag friert sogar ein Finanzmagister da, der Chef. Herr Chef, du sind mir den Kind lieb, Tom. Ich hoffe, Sie haben ihn ein bisschen vom Rückzug aus Russland erholt. Ja, vom Schrecken schon. Aber die Füße habe ich noch im Bauch. Die Sau, die. Schleckerl, was macht eigentlich der Urwaschel? Es hängt mir ziemlich weit nach unten. Ich kann das kleine Geschoss nicht rausziehen. Ja, richtig, Geschichte. Du bist einer von denen gewesen, die immer die anderen hauen wollen haben. Ich hab meinerseits meinen unschätzbaren Wert bewiesen und ohne, dass ich mich in Gefahr begeben hätte, vier Russen eigenhändig ins Jenseits befördert, nicht eingreifen die wo sie schon hier waren und denen mir einen Gnadenschuss ins Köpferl gedruckt haben. Sag einmal, Beicherl, was ist eigentlich aus dem kleinen Renz geworden? Na, der hat ebenfalls eine Kugel ins Köpferl gekriegt. Aber von einem Russen. So wie der rote Mond und der gelbe Löwenzahn, wenn sie in voller Blüte stehen, niedergemacht werden von der unbarmherzigen Sensen des Sensors, der unbarmherzig in ihre erbarmungswürdigen Lichter niedersenselt. Also ist der kleine Renski auch eine Mondgeblier gewesen. Er hat sich couragiert geschlagen, aber leider ist er aber in 2,5 Russen tot. Hehe, Herr Chef. Was ist das? Alarm! Bitte mal, das sind wieder die Russen. Jetzt habe ich aber langsam genug von Ihnen. Wo es uns mit erwischen, dann stecke es alle miteinander ins Brieftaschel und verliere es am Häsel. Da schaut schon wieder einer vom Finanzamt. Jötis, liebe Hundel, ist das so Papagschirli? Seid's wahnsinnig? Das ist ja ein ausgewachsener Bär. Wo sind meine Kugeln? Schnell! Wo ist ein Bär? Und dazu noch so ein Mordsrumpfig? Hilfe, ich werde gefressen. Maria, hilf bloß schnell auf, auf den Füßen. Er packt mich schon. Oh, er schnappt sich den Bärchen. Gott sei Lob und Dank. Hilf mir, Schwächerl. Helfen Sie mir, Vater, ich bin. Du musst mir den soll helfen, wenn der Tanner nicht auch gefressen werden, lieber Freund. Jeder wird ihm gefressen, wenn er an der Reis. Und außerdem bete ich gerade Paternoster. Ich hab ihn! Ich halte ihn bei den Zoten! Ja, mach nur weiter, ja, lass schon mal! Sanctificetur nomen tuum! Jetzt beißt er mich! Vater Ibu, retten Sie uns! Wir sind verloren für alle Ewigkeit! Die hat wohl unters Tua! Ich hab ihn verwundet! Hurra! Er bliert schon! Halt ihn fest, bis ich mein Dynamit einen Schlagring finde! Baren Nostrum quote dian und dann ob es hotie! Na, hast du ihn endlich? Ich kann ihn niemand erhalten! Sie Gott hat Nostri mit, ich muss der Betaribus Nostri! Jetzt hab ich ihn! Gewonnen! Gewonnen! Seid lieber an uns amalo! Amen! Ist er auch wirklich hin? Kann ich habe kommen? Von mir aus, jederzeit. Ist zwar beispiellosen Erschellen, aber ich könnte euch ungeheuer gebauchpinselt betrachten, wenn ihr noch lebt und noch immer in liebdeutschen Schnee herumgeräumt könnt. Das verdankt's ja nur der großherzigen Tugend eures Finanzmagisters, der was sich angestrengt, abgerackert und häßrig gebrüllt hat, um für euch Gefraster ein Paternoster zu beten und der was mit ebenso viel Courage den spirituellen Toschenfädel des Gebets manipuliert hat, wie ihr zwei den Dynamit an den Schlagring des Hiwarts anwesenden Böcherls. Wir sind sogar noch weitergegangen, weil wir haben nicht gezögert, auf einen höheren Felsbrocken zu steigen, damit unser Gebet weniger weit zum Himmel geht. Wenn ich dem noch eine Weile länger zuhöre, speibe ich mich an. Weltmannsheller, so ein Mordsviecherl. Naja, ja, es hat froh, dass ich zu dem schönen Gulasch verholfen hab. Schaut euch einmal die Wampen an. Die Griechen warteten da drin kein Motorunterbruch gewesen als in ihren trojanischen Holzesel. Viel hätte dran nicht gefällt. Und wir hätten es uns mit eigenen Augen von seinen inwendigen vier Wänden überzeugen können. Schön und gut, aber mir fällt der Magen aus. Ich brauche was zwischen die Zent. Na, den Bären da. Ist das ein Satz, es deppert? Wollt ihr das Viech vielleicht als ein Rohr fressen? Steckt das Viech auf einen Brotspieß und kocht es Suppen. Ich habe einen Hunger wie ein Bär. Also das ist jetzt wirklich die Höhe. Entweder du tust auch was, oder du kriegst nichts zum Habern. Verstanden? Du verfressene Kreatur. Mir ist alles wurscht. Ich frisst das Fleisch alles heruhr. Dann seid ihr die Bläden. Aber wenn mich wer verrockt, ich bin müde zum Umfallen. Na, was soll man da machen, Schleicherl? Wir müssen eben mit der Frisage allein nicht fertig werden. Aber der kriegt nichts, gar nichts. Kein Futzerl nicht. Oder höchstens ein angekiefertes Bein. Ja, aber am Schädel. Ich sehe euch überall, wo ich hinschaue, Russen. Alles rennt wie verrückt. Also wissen möchte ich, ob das wahr ist, was der kleine Renzki da gesagt hat, ob die Mutter Übü tatsächlich entthront ist. Unmöglich ist bei den Zeiten gar nichts mehr. Na was? Machen wir unser Essen fertig. Na, wir müssen jetzt über eine wichtige Sache reden. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns davon überzeugen, ob die Nachrichten stimmen. Wir müssen uns überlegen, ob es besser ist, den Vater Übü da liegen zu lassen oder bei ihm zu bleiben. Ich glaube, wir überschlafen das erst einmal. Morgen ist ein anderer Tag. Nein, reißen wir lieber jetzt in der Nacht ab. Das ist sicherer. Mir da nichts mehr weg. Mm-hmm. schlafe ich oder träume ich? Ich glaube, ich schlafe und träume. Und ich träume und schlafe. Ui, da kommt ja die alte Mübü. Meine Frau angetraute. Von wo hast du das ganze Geld hier? Das Krammel hat mir mein rechtmäßiges Gold geflattert. In meinen eigenen Grabel hat's umgestürdelt, der Bestfetzen. In der Kapuzine gerauft. Vom Wascher. Unser Mond. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich schon unter der Erde liege. In Warschau liege ich. Bin glorreich in Ladislaus. In Krakow. In Krakow nehme ich einen Johann. Johann. Siegesmund. Bei den Rotzen und Mais im Köhler von Dorn. Ah, da kommt er schon wieder. Der Bär und sein Heer. Und ich hab den Verdacht, das ist der ausblute Jochel. Hörst mich? Hallo! Na, der hört nix. Da haben sie die Uhr angeschnitten. Recht so, meine Hirn. Zerstampft in das Hirn. Kastriert. Sagt sie nicht die Uhr watscheln weg. Reißt sie nicht die Finanzen aus den Fingernägeln. Und sauft sich an. Wie soll er miteinander hinsetzen? Endlich bin ich aus der Schlamastik. Kein Mensch ist um mich. Aber das ist gut also. Alter, diese Hatscherei. Zu Fuß durch ganz Polen in 4 Tagen. Na, alles Elend, was einer da leiden kann, ist über mich her gewesen. Kaum war der blade Bücher fort, hab ich mich in die Krypta runtergeschlichen und hab's ausgeräumt. Da war ich reich. Bald drauf, aber hab mich der Gfastislaus und seine Graturna ums Verrecken fast gesteinigt. Auf dieser Reise habe ich auch unblachter Zwirn. Hinter mir her das ganze Gesindel, wie die Wahnsinnigen. Ich raus aus dem Palast, oben zur Weichsel. Wo sie hin? Alle Brücken bewacht. Ich schwimme durchs Wasser in der Hoffnung, dass ich meinen Verfolgern auskomme. Überall versammeln sich die falschen Aristokraten, alle hinter mir her, wie die Bluthund. 1000 Mal komme ich nur knapp mit dem Leben davon. Nur mit Mühe und Not, da stieg ich nicht in den Polakenquirl, dass nichts anderes im Hirn hat, als mich umzubringen. Na, bin ich mirt. Wissen möchte ich nur zu gern, wo die Blade sah. Oh, verzeih. Mein lieber Herr Göttergatte hinkommen ist. Meine Herren. Was hab ich denn nicht ein Massa Finanzen angezweigt? Alles in allem, klasse war's, das schöne Leben. Aber leider, leider, ich hab mein gesamtes Vermögen verloren. In Warschau. Na, so ist dort aufgelaufen, wer's mag. Fangt mir die Mutter übü. Schnell zieh die Uhrwaschel noch. Jesus, na, wo bin ich denn da? Spinne ich wirklich schon? Ja, sowas. Den Himmels möchten Lob und Dank. Mein Mann, ich merke ihn am Gestank. Ich werd jetzt noch brav tun. Na, mein liebes Luzifaserl, hast du gut ausgeschlafen? Und miserabel. Der war ganz schön zart, der Bär. Ein tödlicher Kampf von den Verfressenen gegen die Geizkriegner. Aber die Verfressenen haben die Geizkriegner mit Purz und Stingel vertügt. Abgeschluckt haben sie es, als ob es nix war. Wenn es ein bisschen lichter wird, wird es sehen. Herzweh! Burschner! Was quält denn der da zusammen? Ist er gar noch bläder geworden, seit er von mir angezischt ist? Mit wem hat er's denn jetzt wieder? Krodigel, gibt's eine Antwort! Mützeches, Schresshäslung! Wo seid's denn? Hallo! Langsam fange ich mich zum Fürchten an. Da hat doch wer geredet. Ja, wer kann denn das gewesen sein? Da nicht gar wieder der Bär? Ei, jetzt wird's leicht. Jetzt kann ich mir Testament machen. Kruze, Kapuze. Bei meinen zöligen Finanzschimmel. Das ist ja meine eigene Frau. Schnecken. Wie kommst du denn überhaupt daher, du? Fraß, du. Der Kirikl ist hin. Und mich haben die Polacken aus Polen gejagt. Und mich die Russen aus Russland. Ja, ja. So kommen die fischen Geister wieder zusammen. Erzähl mir was von dem Russland-Feldzug, Vater Übü. Ja, große Kapuze, den habe ich vergessen. Und so lang war die Geschichte auch. Ich weiß nur das eine. Ich bin trotz meiner unleugbaren militärischen Überlegenheit geschlagen worden. Was du nicht sagst. Und sogar von den Polaken. Von denen ganz besonders. Hören hätt's die sollen, wie sie geschrien haben. Heil, wenn's es los und gefrasst es los. Ich hab schon geglaubt, jetzt und jetzt werden's mich vierteilen. Dann aber haben's den Renzke heimtrat. Der ist mir blunzen. Weißt du, dass der Gfrastislaus den Gierigl umgebracht hat? Das ist wieder mir blunzen. Und dann haben sie den armen Lasche aufgehängt. Na und? Was geht denn mit das an? Und ob dich das was angeht, du alte Besthanger, du, auf die Knie vor deinem Herrn und Chef. Jetzt noch leidest du deine letzte Öl und geobeter, du ranzige Vettel, du. Gnade. Es hat sich ausgegnadet, weil nun kommt der gnadenlose Gewaltakt. Jetzt geh's an. Die Nosen wird links und rechts aufgeschlitzelt. Ja. Die Haare werden einzeln mit einem Zangerl ausgerässelt. Dann kommen heiße Spähnadeln durch die Ohrwasche. Oh, ja. Darauf durchbohren wird das Ohrschall mit einem Nudelwolker und zerquetscheln das Rückgratl, wenn's überhaupt eins hat, mit einer Krammepress von oben nach unten. Und dann, du, dann macht man die bloßen Schäh mit einer feinen Nagelscherle auf. Und zum Schluss mit Genuss vollziehen wir die große, abermalige Enthauptung oder Köpfelung Johannes des Säufers. Oh. Alles den heiligen Schriften, sowohl des Alten wie des Neuen Testaments, entnehmen, geordnet, koitiert und perfektioniert durch den hier anwesenden Finanzmaestro. Bastard ist, du Fetzen, du! Gnade, Gnade! Avanti, amigos! Noch ist Polen nicht verloren! Ausgehalten, Herr Polak, uno momento. Ich hab mit meiner Alten noch nicht ganz angerechnet. Nimm das, Schurkowski! Schufdienski! Schmarowski! Du hebst die Hände gegen mich? Dir wäre es sagen, du! Elendiger Prinz, du! Ah, Prunz, der Prunz! Ich werde das schon sagen, wo der Bärs Loch hat! Dreh was voll und hau mir was voll und hau mir zusammen. Indianer, 100 gegen 2. Schaut euch in Urscheine. Wie du riechst euch die Dame im Bauch, es suppen, Kasperl. Grunze, Kapuze, bei meiner großgrünen Kerzen hört es überhaupt nicht mehr auf. Drei, da schlagt man, sechs stehen dafür auf. Und ich tue mein Finanzschimmer irgendwo. Lauf und an, bringt sie um. Hoch, Vater Ibü! Unser großes Finanzgenie, er soll leben! Bechel und Schleichel, es kommt gerade zurecht! Zeit, meine Herren von der Finanz! Da bin ich, da! Ecker, Vater Ibü! Was mit den Baracken? Nix wird zur Tür, Vater Ibü! Wenn wir draußen sind, nehmen wir 400 Haxen! Frisch mir rein und hau mir zusammen! Frisch mir rein und hau mir zusammen! Erbrucht, wie der Schleichel die Bücher in die Goschen hat! Und ich bin verwundet! Nur Applaus, Augel, Majestät! Courage! Mir genügt das vollends, mon brav. Hey, lass sie da abwaschen, die Sauschädel! Stellt euch vor die Tür! Gott sei Dank gibt's da gar keine Tür. Ich sehe schon ins Freie! Was in frische Luft! Nicht nachlassen, König Ibü! Jesus, ich scheiß mich fast da! Vorwärts, meine Herren, ich muss ein Blut sein! Hat ihr das Schädel nicht, ratsas haben! Bei meinen zwei Herdl massakriert's! Aha! Ha, es wird schon langsam weniger! Nur zwei sind wir bei der Tür! Eins, zwei, Mokassans, die Oktoberflirner. Aber jetzt nix wie vor. So, ich glaub, wir haben's angehängt, die Grögäster. Ja, und der Gefraß ist lauslos, zieh jetzt grünen. So soll er sie, ich beneid ihm nicht drum. Also, wo du recht hast, hast du recht, Vater Ibü. Auf der Ostsee. Tatsächlich, wir fahren wie die Nahen. Wir müssen mindestens 1 Million Knoten haben in der Stunde, wohlgemerkt. Und die Knoten haben den Vorteil, dass wenn sie einmal zusammengeknepfe sind, nicht mehr aufgehen. So tätsch wir haben in Wind in Kreuz. So ein Tipp. Hilfe! Hilfe, wir fallen um! Die Nagel steht schon fast am Kopf! Alle Mann an die Wand! Holst die Vorhalte ein! Jetzt ist der Augsofen, der Kapitano. Stellt euch doch nicht auf die gleiche Seite! Und bleibt die Vorsicht, meine Herren! Man sieht da wie ein Gachumdrattling mal im Wasser und die Sardinen fressen uns auf! Ganze Gruft voraus, ich will noch länger leben. Volle Gruft voraus. Du Schuft von einem Kapitän. Du allein, ich bin schuld dran, dass wir nicht weiterkommen. Wir müssen schon längst daheim sein. Geht über die Kommando. Klar zum Schänden. Himmel, schön zu werden. Schmeißt den Bangert aus, schändet hinter der Wand, vor der Wand, bischt die Vögel, holt die Vögel. Zahlt sich der Steuermark! Steuerstark, Steuerhut, Steuerpfui! Ja, sagst du, wird das gemacht? Das heißt Nottig! Aber du verstehst ja nichts, heißt Rudel. Stimmt, so lange nicht! Hol den Glühwein ein! Rafft die Dopsvögel! Das war kein schlechtes Kommando, der lernt dazu, der Bursche. Die Flut kommt schon. Die hab ich auch persönlich angeordnet. Es geht nichts übers Schiff von vorn. Ja, Oma, zwei Flaschen Stangen Brunner Hofbrauer Talen, wenn ich bitten darf. Jetzt sind wir bald wieder in unserem lieben alten Frankreich. Mein Gott, unsere alten Freunde und der Schlüssel am Eiffelturm. Ja, in ein paar Jahren sind wir dort und gleich werden wir am Schlüssel Helsingöhr vorbeitampfen. Ich werde immer munterer, dass wir in ein paar Minuten in Spanien aussteigen. Welcher Becher? Die werden schauen, wenn mir noch dazu, was wir alles aufführen haben. Das kannst du lassen. Ich lass mich zum Finanzminister von Paris machen. Nein! Nein! Na, jetzt hat's dann Rumpel gemacht. Aber geh, das war nix. Wir sind ja gerade an Nasen von der Insel Hesine und Nasen gefahren. Und jetzt geht's auf in die Nordsee, dass alles stoppt. Hurra, die Gänse! Schresse, Herr Wohl, das wilde und unwirkliche Meer, in dem das Land badet, was Germanistan heißt, weil darinnen die Germanisten hasen und ihr Leben verrüsten. Nee. Gott und Herr, ist das aber schön, wenn man wirklich Intellekten Mann zum Mann hat. Das nenne ich Bildung, ja. Das Land soll auch ganz wunderschön sein. Aber wo schön hin, schön her, so schön wie Polen ist noch lang nicht. Und wenn's Polen nicht gauert! Dann gauert's kein Polen. Sie hörten Ubu Roi, König Ubu, von Alfred Jarry, in der Wiener Fassung von H.C. Artmann. Musik Karl-Heinz Gruber und das Vienna Art Orchestra. Die Sprecher waren Vater Ubu Erwin Steinhauer, Mutter Ubu Brigitte Svoboda, Hauptmann Jaucherl Toni Böhm, König Wenceslaus und Kapitän Fritz Mulia, Königin Rosanudel Silvia Lukan, Gfrastislaus Rupert Henning, Zar Alexis Etztavianik, ferner Wolf Bachofner, Peter Färber, Holger Christian Gotha, Oliver Lendl, Alfred Reiterer, Albert Roland, Helmut Schleser, Bernd Spitzer und viele andere. Ton Karl Kraus, Technik Erna Strnad, Regieassistenz Irene Schuck, Funkbearbeitung und Regie Heinz Hostnick. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk, Studio Wien, aus dem Jahre 1990.